go! Kommunistenkneipe, der Podcast. Mit Flo von DK und Fabian Lehr. Ja, hallo liebe Leute. Es ist LLL-Wochenende und das LLL-Wochenende bringt einem immer lieben Besuch. Und ich habe auch diesmal Besuch. Vielleicht will mein Besucher einfach selbst sagen, wer er eigentlich ist und was er hier macht. Ja, was ich hier mache, werde ich gleich sehen. Aber ich bin Flo von DK von der Kommunistenkneipe und wir machen heute eine schöne Kollabo-Folge zum Thema Kriegstreiber-Bullshit-Bingo. Ich habe so ein paar Kommentare gesammelt, die so unter jedem antimilitaristischen Beitrag, den wir teilweise auch schon zusammen gemacht haben, kommen eigentlich immer so die gleichen Argumente, warum die Militarisierung oder die Wehrpflicht oder was auch immer eigentlich doch eine ganz tolle, sinnvolle Sache ist. Und dazu wollen wir uns heute mal ein bisschen, damit wollen wir uns heute ein bisschen auseinandersetzen. Ja, dann schieß doch mal los. Was ist dein erster Take, mit dem du dich gerne auseinandersetzen möchtest? Ja, ich habe das so ein bisschen gesammelt. Achso, übrigens noch eine Vorbemerkung. Eigentlich wäre auch Paddy hier, der steckt aber wegen der grandiosen Infrastruktur in diesem Land, sobald der Winter einbricht, fest und hat es nicht nach Berlin geschafft. Schöne Grüße. Aber Paddy ist trotzdem in unseren Herzen in diesem Moment. Er ist eigentlich immer in meinem Herzen. Na gut, aber ich fange mal an mit den gesammelten Takes und Kommentaren, die uns teilweise entgegengeschleudert werden, in den verschiedenen Spalten, teilweise auch als Direktmessage. Wenn wir über Militarisierung, über Aufrüstung, über Wehrpflicht und alle Themen, die damit verbunden sind, ist ein ganz häufiges zentrales Argument oder ein Kommentar, der so oder so ähnlich häufig mich erreicht. Wir müssen uns wehren, wenn wir angegriffen werden. Wenn Putin oder irgendein anderer Despot uns überfällt, kann man doch nicht einfach wehrlos kapitulieren. Tja, ich meine, das klingt Flo nach einem Satz, den ich von dir auch erwarten würde. Das ist sehr on character. Kannst du ein bisschen erklären, warum du diese Position vertrittst oder hast du gar eine Kritik daran? Ich vertrete sie gar nicht. Ich dachte, wir tauschen uns darüber aus. Und ich frage dich mal, wie du denn damit umgehst. Ich meine, da sind ja schon 5 Fehlschlüsse in einem Satz drin, ne? Naja, ich meine, der grundlegendste Einwand, da muss ich so ein bisschen zum GSPler werden, den man da halt schon bringen muss, ist einfach der, dass ich über keinen Staat, dass ich über keine Armee verfüge. Man kann einen solchen Satz nicht sinnvoll kritisieren, ohne ein bisschen darauf einzugehen, was ein Staat, was ein bürgerlicher Staatsapparat eigentlich ist. Die BRD und die Armee der BRD sind ja nicht irgendwelche Kräfte, die in meinen Diensten stehen oder die meinem Kommando unterliegen, die dazu da sind, meinem Interesse zu dienen. Ich kann mich nicht gegen Putin oder gegen Xi Jinping verteidigen, weil ich über keine Streitkräfte verfüge. Was wir haben, ist die Bundeswehr, die die Streitkräfte eines bürgerlichen Staates sind, dessen Zweck darin besteht, als Unterdrückungs-, als Repressionsinstrument gegen mich selbst, gegen alle Arbeiterinnen und Arme zu stehen. Das Wohlergehen dieses Staates ist einfach etwas grundlegend anderes als mein Wohlergehen. Die andere Frage, die man hier natürlich stellen muss, ist die, selbst wenn man der Meinung wäre, dass die BRD Interessenvertretung der Masse ihrer Untertanen sei, es ist doch eine völlig unrealistische Annahme, dass die Zielsetzung Putins oder sonst irgendeines auswärtigen Feindes der BRD darin bestünde, die BRD zu annektieren. Der Krieg, mit dem wir jetzt tatsächlich auseinandersetzen müssen, sind Stellvertreterkriege um die imperialistische Dominanz in anderen Ländern. Der Krieg, der in Osteuropa potenziell ansteht, ist ein Krieg zwischen NATO und Russland darum, ob die Ukraine eine russische Wirtschaftskolonie oder eine NATO-Wirtschaftskolonie sein sollte. Aber selbst im vollkommen hypothetischen, vollkommen unrealistischen Fall, dass ein anderer Staat die BRD angreifen sollte, sind meine Interessen doch einfach nicht dieselben wie die dieses Staates. Man kann vielleicht noch irgendwie versuchen, als Vaterlandsverteidiger so eine Position sich herbeizureden, wenn man sich jetzt überlegt, das Dritte Reich überfällt einen sozialdemokratisch regierten demokratischen Staat. Aber wenn wir zum Annehmen würden, Frankreich und die BRD führen einen Krieg um den Besitz des Saarlandes, was hätte ich denn für ein Interesse daran, dabei zu sterben, um zu verhindern, dass das Saarland eine französische Provinz wird. Das berührt ja einfach nicht meine Interessen. Und ich würde sagen, es berührt auch nicht wirklich die Interessen der Menschen, die im Saarland leben. Deren Leben wäre kein grundlegend anderes, wenn die Herren, die sie unterdrücken und dafür sorgen, dass sie ausgebeutet werden, eine französische Uniform statt einer deutschen tragen. Mhm. Ja, also eigentlich dieser Satz, wir müssen uns wehren, da steckt der Fehler eigentlich schon im ersten Wort, dass wir, ne, also das gemeinschaftliche Interesse, was diese BRD angeblich verwalten würde, das ist ja der Grundfehler, den man macht, Und ja, das, was du mit Putin beschreibst, jetzt als ein Beispiel für einen schlimmen Despoten, ist schon ganz richtig. Also ich denke, wir haben es ja permanent mit einer Gleichzeitigkeit der Propaganda zu tun. Einerseits steht die russische Armee in der Ukraine immer kurz vor der Kapitulation, wie ich seit einem Jahr höre, an und bricht zusammen. Andererseits steht Putin übermorgen vom Brandenburger Tor. Also das gehört ja auch noch damit rein, finde ich, in dieser Argumentation. Wäre alles ein bisschen seltsam. Ja, gut, wir werden sehen, dass sich dieses Wir, was da konstruiert wird, jetzt klingen wir wirklich schon so ein bisschen wie GSPler, aber der Punkt ist ja auch richtig, dass sich das so ein bisschen durchzieht. Was ich ganz häufig auch teilweise auch als Direct-Message dann bekomme, ist so der besorgte Humanist, liberale Humanist, da erreichen mich dann so Nachrichten oder uns wie: In Fällen von Völkermord oder schweren Menschenrechtsverbrechen kann ein militärisches Eingreifen ethisch geboten sein. Alles andere läuft darauf hinaus, dass wir tatenlos zusehen. Deswegen müssen wir zum Beispiel der angegriffenen Ukraine helfen. Oder es gäbe auch andere Beispiele, Ruanda oder was da immer, Srebrenica oder was da für Beispiele kommen. Ja, was entgegnest du denn dem Fall? Ich meine, da muss ich halt wieder mit dem Wir ansetzen. Die Frage, was ethisch geboten ist, ist ja im Fall von äußerer Kriegführung eine, die sich für die Untertanen eines Staates gar nicht stellt. Darauf, was die BRD mit ihren Streitkräften macht, habe ich einfach keinen Einfluss. Ich werde nicht danach gefragt, ob die BRD ihre Soldaten in einen bestimmten Krieg schicken soll oder aus welchen Gründen. Die Bundesregierung, den deutschen Staatsapparat interessiert es nicht, was ich finde, was man mit seinen Streitkräften machen sollte. Und ich würde mal wetten, wenn es um die Position vertreten sollte, die Bundeswehr sollte genutzt werden, um kommunistischen Bewegungen im Ausland zu helfen, die von ihren reaktionären Regierungen unterdrückt werden. Friedrich Merz wird meiner Anweisung nicht Folge leisten. Er wird keinen Interventionskrieg führen, um ausländische Kommunisten zu retten. Wenn ein imperialistischer Staat einmal zufälligerweise gegen einen anderen Staat vorgeht, der gerade schwere Menschenrechtsverletzungen begeht, dann liegt das ausschließlich an seinen nationalen Machtinteressen. Kein Staat führt wirklich Kriege um Demokratie, um Freiheit, um Menschenrechte in der Welt zu verteidigen. Er führt Kriege, um sein nationales Machtinteresse durchzusetzen, um seinem nationalen Kapital möglichst gute Wettbewerbsbedingungen zu verschaffen. Und ob dieser Staat, mit dem er in Konkurrenz steht, nun ein besonders brutaler, ein besonders zynischer Staat ist, spielt dafür einfach keine Rolle. Wenn er aber einen Grund hat, ein nationales Machtinteresse zu intervenieren, dann würde er genauso gut intervenieren, wenn diese Menschenrechtsverletzungen nicht stattfinden würden. Und er wird gegen eine Menschenrechtsverletzung nicht vorgehen, weil ich befinde, sie sollte unterbunden werden. Also auch da muss man eben wieder dieses nationale Wir angreifen. Die Staaten und ihre Armeen sind einfach nicht dafür da, irgendein von mir befundenes ethisches Ziel durchzusetzen. Sie sind Staatsapparate, die ihre eigenen Machtinteressen unabhängig davon setzen, wie ich das ethisch beurteile. Die herrschende Klasse hat ihre Zeitung, ihre Sender, ihre Kanäle. Und was bleibt uns? Unsere Stimme. Genau deshalb machen wir die Kommunistenkneipe. Ein Podcast für unsere Perspektive, in dem wir über unsere Kämpfe berichten. Aber klar ist auch, eine Kneipe alleine reicht nicht. Wir müssen lauter werden. Das schaffen wir nur, wenn ihr uns unterstützt. Liked unsere Folgen, teilt sie und helft mit einer Spende. Die Infos stehen in der Infobox. Okay, dann würde ich mal direkt übergehen zum nächsten Take. Also auch da werden wir wieder sehen, das ist das, was sich durchzieht durch diese Argumentation, das Wir, was da konstruiert wird, aber dieser Kommentar hat dann nochmal eine etwas andere Schlagseite, auf die man auch nochmal extra eingehen kann, fängt an damit, dass es da heißt, die westlichen Staaten sind eine Wertegemeinschaft, die Demokratie und Meinungsfreiheit verteidigen. Wenn wir Autokratien einfach schalten und walten lassen, dann verlieren wir am Ende auch, und das ist jetzt vielleicht entscheidend, Sozialstaat und liberale Rechte. Vom bequemen Sofa aus, oder du liegst gerade gemütlich auf deinem Bett, alle Privilegien der BRD genießen zu wollen, sie aber im Zweifelsfall nicht zu verteidigen, ist feige und schäbig. Ich glaube, das zielt auch so ein bisschen auf die Wehrpflicht-Sachen, zu denen wir was gemacht haben. Also ist nochmal ein bisschen anders gelagert. Ja, fand ich einen ganz, ganz hervorragenden Kommentar. Ja, was denkst du dazu? Naja, ich meine, erstens ist ja die Option, dass die BRD in naher Zukunft von irgendeinem anderen Staat militärisch annektiert wird, überhaupt keine, die im Raum steht. Es ist ja eine pure Fantasievorstellung, dass der Plan Putins oder gar der Plan Chinas darin bestünde, eine Bodeninvasion in Deutschland durchzuführen und die BRD als Provinzen ihres Staates zu annektieren. Natürlich fände es eher unerfreulich, wenn Deutschland eine russische Provinz würde. Das russische Sozialsystem ist schon immer noch schlechter als das deutsche. Die politischen Freiheitsrechte sind schon noch ein Stück niedriger, aber das ist ja erstens überhaupt keine Option, die irgendwie auf dem Tisch steht. Es ist ja so, dass in der Militarismusdebatte, in den aktuellen Aufrüstungswahnsinnsdebatten immer wieder suggeriert wird, wir müssten quasi eine Entscheidung treffen, welcher Herr ist uns denn lieber? Der böse Herr, den wir jetzt schon haben, oder der noch viel bösere Herr, der im Ausland regiert? Aber das sind ja überhaupt nicht die realen Optionen. Niemand will die BRD annektieren. Und wenn es zum Beispiel nun so wäre, dass ein Staat wie die Schweiz oder dass ein Staat wie Frankreich einen Versuch unternehmen würde, die BRD zu annektieren, dann würde ich in dem Fall halt sagen, das ist für mich relativ egal, deren Sozialsysteme, deren Freiheitsrechte sind ungefähr vergleichbar mit denen in Deutschland. Es würde einfach keine Rolle spielen. Aber der andere Punkt, auf den ich hier noch ein bisschen eingehen will, ist diese Selbstüberhöhung der westlichen Staaten, dass man in einer solchen Fragestellung eigentlich immer voraussetzt, die westlichen Staaten wären ein ethisch überlegenes Bündnis, das Kriege grundsätzlich aus Menschenrechtserwägung führt, das grundsätzlich friedlicher ist, das eher um eine harmonische Konfliktlösung bemüht ist. Das ist ja geradezu bizarr, wenn man Bürger ist eines Staates, der eine Zentralmacht des aggressivsten Kriegsbündnisses nach 1945 ist. Die BRD ist einer der wichtigsten NATO-Staaten und die NATO und insbesondere deren Hauptmacht USA haben nach 1945 einfach mehr Angriffskriege geführt, mehr Blut vergossen, mehr grauenhafte Verbrechen in der Welt begangen als irgendein anderer Machtblock. Das ist ja so absurd, als hätten Bürger des Wilhelminischen Kaiserreiches die Aufrüstung des Wilhelminischen Kaiserreichs damit begründet, dass ja aber das kaiserliche Deutschland der einzige tugendhafte und edle Staat der Welt ist und deswegen müssen wir uns gegen die böse Außenwelt verteidigen. Für so ziemlich die gesamte Menschheit ist die NATO einfach eine fürchtenswerte Geißel und niemand außerhalb der NATO-Kernstaaten wünscht sich eine starke NATO als eine Kraft des Guten in der Welt. Ja, und ich würde zu diesem, wir verteidigen, was dann ja vielleicht irgendwie Linke überzeugen soll oder so, auf diesen Hinweis, wir beteiligen hier auch Sozialstaat und liberale Rechte. Also selbst wenn alles andere nicht stimmen würde, die Aufrüstung und Militarisierung geht ja eindeutig, das kann man jetzt schon sehr, einher mit einem massiven Sozialabbau und natürlich auch mit einer Einschränkung der Meinungsfreiheit. Da gibt's ganz viele Beispiele für. Also das irgendwie zusammenzudenken ist sowieso absurd. So, also das würde eigentlich schon reichen. Das finde ich schon einen starken Denkfehler, ja. Voll, ich meine, es ist ein Punkt, über den ich eh schon mehrmals gesprochen habe, aber ich möchte gerne an der Stelle auch nochmal daran erinnern, dass ja in der BRD jetzt aktuell die Aufrüstung wirklich ganz explizit verknüpft wird mit einem massiven Sozialkahlschlag. Wir haben jetzt unter der Merz-Regierung den größten Angriff auf Sozialstaat, den größten Angriff auf den Lebensstandard der Arbeiterin, den es seit Jahrzehnten der BRD gegeben hat. Wir haben jetzt die Abschaffung des Bürgergeldes und die Ersetzung durch eine extrem brutale neue Grundsicherung, die tausende Menschen in Obdachlosigkeit, in Verzweiflung, in Suizid treiben wird. Wir haben jetzt die Pläne, dass der Pflegegrad 1 abgeschafft werden soll. Wir haben Pläne, dass das Rentenantrittsalter um mehrere Jahre erhöht werden soll. Wir haben aktuell das Projekt der Merz-Regierung, dass der 8-Stunden-Tag aufgeweicht werden soll. Und all das wird mit den Notwendigkeiten der Aufrüstung begründet. Uns wird sehr explizit dargelegt, dass man mit dem Sozialstaat nicht Krieg führen könne, dass die BRD einerseits sich in ihrem Sozialstaat verschlanken müsse, um die Aufrüstung finanzieren zu können, andererseits wir auch die Meinungs- und Pressefreiheit weitgehend einschränken und unterdrücken müssen, um innerlich kriegsbereit für den kommenden Konflikt zu werden. Das heißt, all das, was angeblich oder tatsächlich die BRD gegenüber Putins Russland auszeichnet, soll gerade im Namen des Kampfes gegen dieses Russland zurückgefahren oder beseitigt werden. Genau. Deswegen ist es, glaube ich, auch für eine Friedensbewegung oder Antikriegsbewegung total wichtig. Wir haben ja morgen LLL, ich glaube, da wird das dann auch Thema sein. Also geht, wenn ihr irgendwie in Berlin seid oder ihr hinkommt, hin und setzt euch auseinander mit dieser Frage. Also die soziale Frage und die Kriegsfrage, die hängen unmittelbar miteinander zusammen und es ist wichtig, das auch aufzugreifen und dagegen vorzugehen. Ne? Also da passiert aus meiner Sicht in beiden Feldern noch viel zu wenig. Ich bin auch relativ überrascht, dass bei diesen ganzen Sozialabbausplänen so relativ wenig Gegenwehr, nicht mal aus dem reformistischen Lager bisher organisiert wurde, aber... Voll, ich meine, man muss halt auch sagen, ich finde schon bei allem Opportunismus, bei aller Degeneration, sowohl der Gewerkschaftsführung als auch der Führung der Sozialdemokratischen Partei, sei es nun als SPD oder als Linkspartei, durchaus überraschend, dass der Kampf gegen diesen Sozialkahlschlag momentan nicht als eine erstrangige Priorität betrachtet wird, weil die hier eigentlich selbst das Wasser abgraben. Die Grundvoraussetzung dafür, dass die reformistischen Massenorganisationen überhaupt eine Existenzgrundlage haben, überhaupt als etwas betrachtet werden, das weiter existieren sollte, bei dem sich lohnt, dass es eine Massenbasis hat, ist ja, dass sie darlegen können, dass sie irgendwas an Minimum, an Arbeitsrechten, an Sozialleistungen, an Rentenhöhe, an Lohnhöhe, an Arbeitszeiten verteidigen können. Wenn die Gewerkschaften dann wirklich jede Schweinerei der Märzregierung widerstandslos absegnen oder maximal verbale Protestnoten machen, was ist denn dann die Grundlage ihrer weiteren Existenz? Und es ist ja zum Beispiel bei den momentan geplanten Sozialkürzungen eindeutig so, dass Sozialkürzungen auch zu einem Absinken des Lohnniveaus führen. In dem Maßen, dem Sozialleistungen niedriger werden, sinkt auch für Kapitalisten der Druck, halbwegs vernünftige Löhne zu zahlen, weil sie wissen, sie kriegen vom Jobcenter sowieso Zwangsarbeiter, die keine Wahl haben. Dieses Verhindern eines weiteren Absinkens des Lohnniveaus in Deutschland, das wäre ja eigentlich eine Kernaufgabe selbst einer staatstragend reformistischen Gewerkschaftsbewegung. Aber diese riesigen Massendemonstrationen gegen die Abschaffung des Bürgergelds, die sehe ich einfach nirgends. Also das wird höchste Zeit, ne? Ja. Bei der Einführung von Hartz IV und Agenda 2010, das ist ja jetzt auch schon über 20 Jahre her, gab es zumindest so im Sozialverband, linkssozialdemokratischen Flügel, den es ja noch gab, der dann zur WASG wurde, immerhin noch eine ganze Bewegung, die entstanden ist. Ich meine, damals der Widerstand gegen Hartz IV hat ja indirekt zur Gründung der Linkspartei in ihrer heutigen Form geführt. Ja. Und ich meine, die heutigen Pläne, die die Merz-Regierung vorstellt, sind schlimmer als das, was Schröder damals plante. Er hat neulich schon zynisch gesagt, wir werden uns noch nach Hartz IV sehen und dieser goldenen Zeit des Sozialstaates. Aber nein, das ist natürlich nicht die Perspektive. Also auf die Straße Widerstand dagegen zu organisieren, wirklich notwendiger denn je. Ich habe jetzt hier nochmal einen weiteren Kommentar aufgegriffen. Ich glaube, den habe ich aus der Zeit so oder so ähnlich, habe es natürlich so ein bisschen zusammengefasst, als wir diese Debatten mit Ole Nymoen geführt haben, du hast ja auch mit ihm diskutiert, wir auch in der Kommunistenkneipe, das personalisiert sehr stark und erstellt vielleicht auch ein bisschen Kriegsgegnerpositionen, die sie vielleicht so gar nicht haben, aber ich greife ihn trotzdem mal auf. Wenn du von mörderischen Gangstern auf der Straße überfallen wirst und eine Waffe dabei hast, dann würdest du dich doch auch wehren, Fabian. Wieso bist du gegen Krieg und Militär? Das ist doch klar, wenn du überfallen wirst, dann und würdest du dich doch wehren. Das ist ja Doppelmoral. Naja, erstens würde ich mal sagen, ich hätte es durchaus nicht für gegeben, dass ich mich wehren würde, auch wenn ich eine Waffe hätte. Also wenn der Räuber einerseits, wenn sie zu zweit oder zu dritt wären und alle bewaffnet wären, die Wahrscheinlichkeit über 50% läge, dass ich dabei draufgehe, würde ich ihnen schon eher meine Brieftasche aushändigen, als zu sterben in der Situation. Und ich meine, bei diesen ganzen personalisierenden Raubüberfallsvergleichen finde ich halt immer wieder witzig, weil er halt schon selbst auch jeder Polizeiratschlag lautet, einen bewaffneten Überfall niemals wieder Widerstand zu leisten. Mhm. Niemand, der nicht vollkommen irre ist, kommt auf die Idee, dass es sinnvoll wäre, bei einem bewaffneten Raubüberfall gewaltsamen Widerstand zu leisten, statt zu kooperieren. Aber das andere, zentralere ist, dass Staaten ja keine Personen sind. Bei diesen ganzen personalisierenden Vergleichen, Person X überfällt Person Y, geht es ja um einen direkten und unmittelbaren Interessenkonflikt zwischen zwei Menschen. Der X möchte sein Eigentum behalten, der Y möchte es sich aneignen. Die BRD oder der russische Staat sind aber keine Personen. Es gibt kein Interesse, dass allen Untertanen der BRD gemeinsam wäre. Es gibt kein Interesse, dass allen Untertanen des russischen Staates gemeinsam wäre. Bei dem Krieg, auf den die BRD sich mit Russland vorbereitet, handelt es sich nicht um einen Krieg, in dem meine Interessen verteidigt würden, in dem meine Interessen auf dem Spiel stünden. Im Gegenteil ist es so, dass ich das größte Eigeninteresse daran habe, dass künftige imperialistische Konflikte zwischen der EU und Russland nicht zu einem Krieg führen, in dem ich mit einiger Wahrscheinlichkeit sterben werde und zumindest mein Leben sehr viel härter und schlimmer wird. Es ist ja nicht so, dass der russische Staat mich als Individuum Fabian Lehr angreift. Er greift die imperialen Machtinteressen des deutschen Staates an. Diese imperialen Machtinteressen stehen mit meinen persönlichen Interessen in Widerspruch. Das heißt, in einem solchen Krieg verteidige ich überhaupt nichts, was für mich relevant ist. Ja, das ist auch ein propagandistischer Trick, der so psychologisiert auch, ne? Also dieses Du in deinem Leben wirst konkret überfallen, erinnert mich ein bisschen an die Geschichten, die mein Vater mir erzählt hat, aus seiner Kriegsdienstverweigerung, wo man diese Frage immer gestellt bekommen hat, damals auch schon der Russe. So, wenn der Russe ihre Freundin vergewaltigen will und sie haben aus irgendeinem Grund ein Maschinengewehr dabei oder so, wird auch in einem Degenhardt-Lied, so einen alten Liedermacher-Song aufgegriffen. Es ist aber wirklich gestellt worden. Und da sind natürlich so viele absurde Prämissen drin, die du, glaube ich, ganz gut jetzt benannt hast. Also kommen wir mal ein bisschen voran und ich habe noch mal einen weiteren Take aufgegriffen. Es sei denn, du wolltest noch ergänzen dazu? Nee. Okay. Jetzt kommt Hitler ins Spiel. Also ich schiebe schon mal vorweg, ich habe schon viele Hitlers in meiner zarten Lebensspanne jetzt erlebt. Saddam Hussein ist der neue Hitler, Milosevic ist der neue Hitler. Aber ich lese jetzt mal vor, was da der Kommentar ist, der so oder so ähnlich öfter kommt. Hitler konnte man auch nur militärisch stoppen. Der Ruf gegen das Militär lässt die Diktaturen und Faschisten am Ende über das Weltgeschehen bestimmen. Wer also in so einer Situation gegen das Militär auftritt, macht sich mit den Hitlers dieser Welt gemein. Fabian, machst du dich mit den Hitlers dieser Welt gemein, wenn du jetzt gegen das Militär agitierst? Ich meine, da können wir auch die Frage stellen, wie sollten wir uns dazu verhalten, wenn eine Invasion von Marsianern stattfindet, die den Plan haben, die Menschheit auszulöschen und die Bundeswehr kämpft gegen diese Marsianer, sollten wir dann als Antimilitaristen die Bundeswehr sabotieren? Die Sache ist halt, wir sind nicht im Konflikt mit einem neuen Hitler. Und ich meine, im Gegenteil ist es ja so, dass alle europäischen Staaten momentan einen massiven Rechtsruck durchleben, dass genau die europäischen Mächte, die sich jetzt wieder zu einer militärischen Supermacht hochbilden wollen, Staaten sind, die im Inneren eine massive Rechtsverschiebung erleben, die eigentlich alle kurz davor stehen, dass in ihnen rechtsradikale Parteien stärkste oder zweitstärkste Kraft sind. Das ist ja auch wieder so eine komische Annahme, dass die europäischen Staaten ihrer Natur nach edler sind, und wenn die über eine große militärische Macht verfügen, ist das eine Kraft gegen rechts. Aber das ist doch völlig realitätsfern, wenn wir das real existierende Europa anschauen. Die BRD, die sich momentan jetzt zur militärischen Großmacht wieder hochrüstet, wird mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit in einigen Jahren von einem AfD-Kanzler regiert werden. Das heißt, wir treten nicht dafür ein, dass eine linksliberal interpretierte freiheitliche Demokratie endlich gegen die Despotien des Ostens aufräumen muss. Wir kämpfen dafür, dass ein zunehmend autoritär und zunehmend rechtsradikal dominierter imperialistischer Block die Macht bekommt, selbst neue Kriege anzetteln zu können oder einen Weltkrieg gegen einen anderen autoritären imperialistischen Block führen zu können. Wenn jetzt die BRD ein sozialistischer Arbeiterinnenstaat wäre und Putins Russland ein faschistischer Staat und dieses Putin-Russland das Ziel hätte, die BRD zu erobern, dann fände ich es natürlich sinnvoll, dass man die Wehrhaftigkeit dieses Arbeiterinnenstaates gegen die russische Invasion unterstützt, dass man gegen die russischen Invasoren kämpft. Aber das ist ja eine Situation, die nichts mit der Realität zu tun hat. Ich bin kein Pazifist. Es gibt viele Situationen, in denen ich glaube, dass zur Verteidigung eines progressiven Projekts die Unterstützung militärischer Gewalt eine Notwendigkeit ist, aber die EU ist wirklich in jeder Hinsicht das Gegenteil eines progressiven Projekts und alle europäischen Staaten sind dabei, sich dem Charakter des Putin-Regimes in einem atemberaubenden Tempo anzunähern. Ja, da kann ich eigentlich nur drei Ausrufezeichen drunter machen. Vielleicht hast du jetzt auch ein bisschen was vorweggenommen, was in der nächsten Frage oder im nächsten Kommentar vorkommt. Ich lese einfach mal vor. Die Aufrüstung in Deutschland ist defensiv und dient nur der Verteidigung. Sie ist eine Reaktion, das ist das entscheidende Wort dabei, glaube ich, sie ist eine Reaktion auf die Despoten in Russland, China und auf Trump. Ich vermute mal, dass es ein Grüner war, der das geschrieben hat. Ja. Das ist ja tatsächlich etwas, was man sehr häufig sieht, diese Annahme, Angriffskriege, das sind etwas, das machen die anderen. Alle anderen Staaten nutzen ihren Imperialismus, nutzen ihren Militarismus als ein Instrument für finstere Eroberungs- und Angriffspläne. Nur der eigene Imperialismus, nur der eigene Militarismus ist ein defensiver und edler. Das ist ja aber etwas, was, ich habe es vorhin schon ein bisschen angedeutet, einfach eine völlig skurrile realitätsferne Position ist, wenn man Bürger eines zentralen NATO-Staates ist. Die NATO ist das aggressivste und blutrünstigste Kriegsbündnis, das es nach 1945 auf der Welt gegeben hat. NATO-Staaten oder Staaten, die zumindest zeitweise in der NATO waren, haben den genozidalen Krieg in Vietnam geführt, erst unter den Franzosen im Indochina-Krieg der 50er Jahre, dann den Amerikanern im Vietnamkrieg. Der NATO-Staat USA hat den genozidalen Koreakrieg geführt. NATO-Staaten haben Jugoslawien überfallen. NATO-Staaten haben Afghanistan überfallen. NATO-Staaten haben den Irak überfallen, dort unfassbare Menschenrechtsverletzungen begangen. Die BRD selbst hat sich sowohl am völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf Jugoslawien als auch auf dem an Afghanistan beteiligt und dort selbst massive Kriegsverbrechen begangen. Afghanistan oder der Irak wurden von NATO-Staaten mit einem Netzwerk von Folterlagern überzogen. Amerikanische, britische, überhaupt westliche Truppen haben sowohl in Afghanistan als auch im Irak am laufenden Band Kriegsverbrechen begangen, die Butscha in den Schatten stellen. Es ist doch bizarr anzunehmen, dass Staaten, die Mitglieder eines der aggressiven massivsten Kriegsbündnisse der Geschichte sind, die selbst schon mehrfach in den letzten 25 Jahren an Angriffskriegen teilgenommen haben, ihren eigenen Militarismus als einen rein defensiven wahrnehmen, ausschließlich zur Verteidigung einsetzen wollen. Es ist doch offenkundig, dass eine militärisch zur Supermacht hochgerüstete BRD ihre Armee wie jeder imperialistische Staat in der Weise nutzen wird, die ihr Machtinteresse am nächsten liegt. Und ich habe eh in einem eigenen Video, das ich zum Thema vor einer Weile aufgenommen habe, mal ein paar solche Szenarien durchgespielt. Wenn wir zum Annehmen in Serbien bricht in ein paar Jahren ein Bürgerkrieg aus zwischen pro-russischen und pro-EU-Kräften. Die pro-EU-Kräfte stehen kurz vor der Niederlage und pro-EU-Agitatoren werben in Deutschland dafür, militärisch zu intervenieren, um den demokratischen Pro-EU-Kräften zum Sieg zu verhelfen. Natürlich würde die BRD in Erwägung ziehen, dort einen Interventionskrieg zu führen. Oder nehmen wir an, in einem Staat des Nahen Ostens findet so eine Art neuer arabischer Frühling statt, der diesmal aber zur Machtübernahme einer sozialistischen Regierung führt und die droht, die dortigen Investitionen westlicher Konzerne zu verstaatlichen. Natürlich würde eine militärische Supermacht BRD in Erwägung ziehen, dort zu intervenieren. Natürlich ist die BRD, die der Nachfolgestaat des Dritten Reiches ist, kein moralisch edlerer Staat als irgendein anderer imperialistischer Staat der Welt. Und diese Vorstellung, der eigene Machtblock sei per se ein besserer und defensiver, zeigt einfach nur, was für eine mentale Spaltung viele Menschen in der westlichen Welt haben, dass sie durch ihre eigene Propaganda getränkt sich gar nicht mehr vorstellen können, dass ihr Staat einfach nur ein Staat wie jeder andere ist. Und zum Thema Defensiv verweise ich nochmal auf die Folge, die ich zusammen mit Vincent vom Lower Class Magazin gemacht habe. Da sind auf jeden Fall Sachen dabei, über die man auch streiten kann, aber was da sehr schön beschrieben wird von ihm ist, was diese angeblich defensive Militarisierung alles beinhaltet. Also hört einfach mal nach. Da geht es jetzt nicht nur, also nur in Anführungsstrichen, um Panzer, sondern das betrifft wirklich die ganze Gesellschaft und viele Sphären. Also ich glaube, wenn man sich damit auseinandersetzt, merkt man sehr schnell, dass es sich hier nicht um eine defensive Strategie handelt. Okay, jetzt noch ein Kommentar, der, glaube ich, so ein bisschen beschwichtigen soll oder beruhigen soll im vollen Glauben an unser Grundgesetz und unsere Demokratie, unsere, da haben wir es wieder. Es gibt in Deutschland, so heißt es da, es gibt in Deutschland ein Recht auf Kriegsdienstverweigerung. Deutschland ist eine Demokratie, in der niemand mit der Waffe in der Hand kämpfen muss. Ja, also juristisch stimmt das ja. Also soll ja, glaube ich, so ein bisschen beruhigen. Was denkst du dazu, Fabian? Naja, erstens würde ich mal sagen, dass ich den Dritten Weltkrieg auch dann schlecht fände, wenn ich persönlich nicht als Soldat eingezogen würde, weil man muss schon davon ausgehen, dass der Dritte Weltkrieg Rückwirkungen auch auf diejenigen hätte, die nicht aktive Soldaten sind. Das heißt, selbst wenn ich davon ausgehen würde, ich bin entweder bei Ausbruch des Dritten Weltkriegs schon zu alt, um noch eingezogen zu werden, oder Kriegsdienst verweigern wird eher akzeptiert, ich fände einen mit hoher Wahrscheinlichkeit nuklear eskalierenden Großkrieg gegen Russland auch dann eher schlecht. Der andere Punkt ist natürlich der, dass man den Kriegsdienst verweigern kann heute in einer Situation, in der die BRD noch kein überwältigendes Bedürfnis nach Truppennachschub hat. Es ist doch klar, dass wenn die BRD sich durch ihr aktuelles außenpolitisches Abenteurertum in eine Situation bringen würde, in der sie wirklich auf Gedeih und Verderben einen Großkrieg gegen eine andere Großmacht führt und sich das zu einem industriellen Abnutzungskrieg entwickeln würde, die BRD schließlich keinen Truppennachschub mehr hat, natürlich würde sie dieses Recht auf Kriegsdienstverweigerung eher aussetzen, als zu kapitulieren und damit ihre Machtambitionen zu begraben. Also dieser Glaube, dass ein imperialistischer Staat eher sich selbst und all seine Machtpläne über Bord wirft, als ein von ihm unverbindlich erklärtes Recht seiner Bürgerinnen einzuschränken, das scheint mir doch ein sehr naives und davon auszugehen, doch wiederum, dass der Staat Interessen wahrer Diener seiner eigenen Untertanen ist, statt deren Unterdrücker. Und ich würde ergänzen, auch selbst wenn das Recht auf Kriegsdienstverweigerung aufrechterhalten würde, Kriegsdienstverweigerung heißt nicht, dass man nicht trotzdem an der rund um das Kriegsgeschehen beteiligt wird. Zum Beispiel kann man als Sanitäter eingezogen werden, als Fahrer. Also es ist nicht mal so, dass man da völlig passiv ist. Also es ist ja jetzt gerade wieder so ein bisschen in der Mache. Was sie jetzt vorhaben, ist ja noch unklar. Und ich finde, in der Debatte über Wehrpflicht steckt auch schon viel drin von dem, was du gesagt hast. Es hieß dann ja, naja, wir machen es mal erstmal freiwillig, aber wenn dann das Kontingent der Leute sich melden nicht reicht, dann machen wir es doch nicht freiwillig. Erinnert mich so ein bisschen an die Schule, nur dass es da um nicht so viel ging, irgendwie wie, ich suche mal einen Freiwilligen aus, wenn sich keiner meldet, so nach dem Motto. Also der Staat guckt schon nach seinem Interesse und irgendwie nicht irgendwie nach irgendwelchen abstrakten Grundrechten. Das hast du ja auch eben ausgeführt. Und ich möchte auch darauf hinweisen, in der Ukraine gab es vor dem russischen Einmarsch auch das Recht auf Kriegsdienstverweigerung. War mal ein bisschen anders geregelt als hier. Das wurde ganz schnell abgeräumt. Ich weiß jetzt nicht, ob es in der Verfassung stand, keine Ahnung. Aber sowas spielt im Zweifelsfall keine Rolle. Und selbst juristisch, selbst wenn wir ganz juristisch denken, ist das durchaus möglich, das auch auszusetzen. Also da soll man sich keine Illusionen hingeben. Genau. Ja, jetzt vielleicht noch abschließend ein Kommentar, der vielleicht wieder so ein bisschen auf einem Missverständnis beruht, was man manchmal erlebt, finde ich, als Kommunist, der sich gegen Militarisierung und Krieg ausspricht. Wir sind ja keine Pazifisten, das hast du ja schon ausgeführt. Trotzdem lese ich es nochmal vor, weil da auch nochmal was anderes drin steckt, was gern benutzt wird, um auch stark zu emotionalisieren, würde ich sagen. Da heißt es, die Realität ist von Macht, Politik und Gewalt geprägt. Würde ich sagen, soweit so gut, ne? Aber Friedensromantik ist naiv. Die Lehre aus der deutschen Geschichte, inklusive Auschwitz, das hat wirklich jemand so geschrieben, ist, dass wir wehrhaft sein müssen. Also Konsequenz aus Auschwitz ist Militarisierung, könnte man es auch übersetzen. Ich meine, ich muss ja schon irgendwie sagen, die Konsequenz aus Auschwitz, dass Deutschland eine militärische Supermacht sein muss, ist schon etwas gewagt. Ich meine, vor allem angesichts der Tatsache, dass die BRD ein Staat ist, der selbst durchgehend von Nazis aufgebaut wurde. Es ist ja nicht so, dass die BRD, wie es die DDR durchaus für sich in Anspruch nehmen kann, das Anti-Nazi-Deutschland war. Die BRD war ein Staat, der in den 50er, 60er Jahren durchweg von einem auf kurzzeitig entmachteten Führungseliten des Dritten Reiches wieder aufgebaut wurde. Die BRD war ein Staat, die dieselben Kapitalisten, dieselben Oligarchen bedient hat, wie es vorher das Dritte Reich getan hat. Die BRD war ein Staat, in dem einer der Autoren der Nürnberger Rassegesetze einfach Kanzleramtsminister bei Adenauer war. Die BRD war ein Staat, in dem ein Nazi-Marinerichter, der Deserteure zum Tode verurteilt hat, Bundeskanzler werden konnte. Die BRD war ein Staat, in dem im Auswärtigen Dienst, das war ein Funfact, den ich vor kurzem gelernt habe, den ich sehr schön fand, im Auswärtigen Dienst in den 60er Jahren mehr ehemalige NSDAP-Mitglieder gedient haben als während des Dritten Reiches, dass man die Schlussfolgerung zieht. Diese BRD ist das antifaschistische Bollwerk, das als Lehrer aus dem Dritten Reich unbedingt eine militärische Supermacht sein soll. Das ist ja einfach bizarr, dass man daraus, weil ich jetzt natürlich umgekehrt auch nicht sagen würde, dass durch seine faschistische Vergangenheit dadurch halt für immer irgendwie ein besonderer nationaler Charakter des deutschen Staates definiert ist. Die BRD als militärische Supermacht ist in erster Linie nicht deswegen abzulehnen, weil Deutschland jetzt per se ein böserer Staat als andere wäre, sondern weil es ein imperialistischer Staat ist, der denselben imperialistischen Machtlogiken, Machtgesetzen unterliegt, der seine militärische Macht immer für sein Eigeninteresse einsetzen wird, unabhängig davon, was die menschenrechtliche Bewertung dessen sein wird. Und wenn wir uns die Geschichte der BRD allein in den letzten Jahren und Jahrzehnten anschauen, wie sieht denn die Außenpolitik der BRD real aus? Die reale Außenpolitik der BRD ist die, dass ukrainische Nazis aktiv unterstützt wurden. Die Außenpolitik der BRD besteht darin, dass man das theokratische, saudische, fundamentalistische Regime militärisch unterstützt, das einen brutalen Angriffskrieg im Jemen führt. Die Außenpolitik der BRD besteht darin, dass man einen Pakt unterhält mit dem Erdogan-Regime, einer Diktatur, die gleichzeitig einen unterdrückerischen Angriffskrieg in Kurdistan geführt hat. Die Außenpolitik der BRD besteht darin, dass man ein Bündnis mit Warlords in Libyen geschlossen hat, die buchstäbliche Sklavenhalter sind, um dort mit Flüchtlingen durch Geldzahlung der EU abzuhalten, die danach in die Sklaverei verkauft werden. Die Außenpolitik der BRD besteht darin, dass man den Genozid gegen Gaza unterstützt. Die Außenpolitik der BRD besteht darin, dass man einen Pakt mit Tunesien hat, dass die dortige Küstenwache, die dortigen Grenzbeamten von der EU finanziert werden, um danach aufgegriffene Flüchtlinge zum Sterben in der Wüste auszusetzen. Dass man nun glaubt, diese BRD sei ein Bollwerk gegen Menschenrechtsverletzungen und brauche deswegen militärische Macht, um ein neues Auschwitz verhindern zu können, das ist doch bizarr. Wenn irgendein Staat, der im Orbit der westlichen Machtsphäre liegt, ein neues Auschwitz begehen würde, dann würde die BRD ihre Machtmittel viel eher dazu einsetzen, diesen Staat zu unterstützen, als aufzuhalten. Okay, also ihr habt jetzt ein bisschen Argumentationshilfe bekommen. Falls euch solche oder ähnliche Kommentare begegnen, hört nochmal in die Folge rein und leitet sie weiter. Und ich möchte auch das Ganze nochmal mit einem Appell schließen, weil morgen ist LLL-Demo in Berlin. Wer hier ist oder es hier hinschafft, geht doch hin, es soll auch nicht ganz so kalt sein, wie ursprünglich angekündigt. Diesem Appell schließe ich mich an, aber ich hätte auch noch eine Frage an euch. Ja. Ich meine, das ist mir jetzt schon oft zugetragen worden. Wie ist das eigentlich? Werdet ihr eigentlich von Russland finanziert? Habt ihr das schon mal versucht? Also ich bin ja total traurig, dass mir noch nie von irgendjemandem Geld angeboten wurde. Wir kriegen manchmal spärliche Spenden über PayPal. Kann natürlich sein, dass sich da lauter russische Agenten hinter verstecken. Wenn dem aber so sein sollte, muss ich sagen, zahlen die ganz schön schlecht, weil meine Motivation, jetzt Propaganda für Russland zu machen, ist dadurch noch nicht gestiegen. Mir zahlen sie leider auch nichts bisher. Ich meine, ich habe es einmal versucht. Ich habe mich einmal bei der russischen Botschaft gemeldet, habe mal nachgefragt, wie das eigentlich ist, habe denen halt Beispiele meiner Arbeit gezeigt, gemeint, dass ich es eigentlich schon ganz gut kann, dass ich glaube, dass ich schon auch neue Kreise für sie erschließen kann, waren so milde interessiert, aber die Bedingungen waren dann doch eher unangenehm. Ich meine, ich hätte halt auch alle zwei Wochen dann so ein Anti-Wokeness, Anti-LGBT-Beitrag machen müssen. Da habe ich doch gemeint, habe ich nicht so richtig Bock darauf. Und der Satz, der mir angeboten wurde, war jetzt auch nicht sehr überzeugend. Ich habe mich dann jetzt halt eher entschlossen, dass ich jetzt mit Vans in Verhandlungen eingetreten bin. Vans hat ja in Grönland schon jedem Einwohner $100,000 geboten für die Annexion. Ich habe jetzt mal angeboten, dass in Berlin eigentlich eh die Stimmung so ist, dass sehr offenkundig die deutsche Verwaltung nicht in der Lage ist, diese Stadt auf einem menschenwürdigen Maß zu regieren. Dass wenn man 150 bis 200.000 pro Kopf zahlen würde, die Stimmung in Berlin für eine Annexion durch die USA wahrscheinlich relativ günstig wäre, habe aber bisher noch keine Rückmeldung bekommen. Ja, und ich habe gerade gedacht, Medvedev hat ja vorgeschlagen, dass man ähnlich wie Maduro auch Friedrich Merz entführen könnte und dann wird er ja auch einen Posten frei und du bist ja schon in Berlin. Ich meine, vielleicht wäre das ja auch eine Jobaussicht für dich. Ich meine, ich will jetzt noch keine Spoiler machen, aber ich muss sagen, diese Ankündigung von Medvedev, die steht durchaus mit meinen aktuellen Verhandlungen zusammenhang. Da wird es in näherer Zukunft eine Folge geben, wo das mal offengelegt wird. Also ich will noch nicht zu viel spoilern. Also die Kommunistenkneipe wird darüber berichten, vielleicht sogar live, wenn es soweit ist, aber das schauen wir dann. Fabian Lehr, vielen Dank für deinen Besuch in der Kommunistenkneipe. Beziehungsweise der Kommunistenkneipe auf meinem Kanal, weil normalerweise das Collab. Ich besuche dich, ne? Wie ist das eigentlich? Ja, das ist hier persönlichkeitsmäßig, bin ich verwirrt. Na gut, das kann einem passieren. Okay, dann euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns auf der LLL-Demo. Euch auch und hoffentlich bis morgen auf der LLL. Ciao.